keine Vierviertelfraktion hier, aber dafür gibt es jetzt Hafenwasser. Von Klaus Großpitsch im Sechsachtelgruf. Komm, verteile. Also für alle, die später dazu gekommen sind, der Tommy ist krank. Bitte einen Applaus. Ja. Für den Tommy. Für den Tommy. Und wir versuchen jetzt, die Moderation uns aufzuteilen, aber erste Runde Hafenwasser ist eingeläutet. Ich gehe jetzt mal rum. Ja, wir haben ziemlich viel Schnaps an Bord. Hilft auf jeden Fall auch gegen Erkältung und Ebola. So, gibt es hier neue Formationen oder alte Formationen, die sich nochmal mischen? Wäre da jetzt nicht gerade mal Platz für eine leise Session? Für eine leise Musik? Ja, so leise wie geht. Ah, ich sehe gerade, die Viertel-Gangster kommen wieder hier. Du suchst deinen abgebrochenen Schlagstock oder was? Du suchst deine Kontaktlinse. Das ist schlecht. Das ist scheiße. Was war das, der Wirbel? Wirbel der Gitarre, ich kann mich erkennen. Was ist der Wirbel von der Gitarre? Ach, diese Aufsätze. Ja, die kann man da schon. Achso. Ach, dann bestimmst du damit auch? Nee, nur den Wirbel, aber du kannst ja keiner sich vorne einspannen. Achso, alles klar. Ah ja, gut. So, während der Flausi noch eifrig versucht, das liebevoll gepanschte Hafenwasser hier an die Frau und an den Mann zu bringen. Lieber an die Frau, Klaus. Dann geht da vielleicht noch was. Vielleicht trauen sich dann noch mehr Frauen dir zu singen. Klaus, du musst dann mal so ein Zeichen geben, wenn genug in der Kasse ist, weil wir dich dann wieder hier erwarten. Aber jetzt begrüßen wir... Ich weiß die Namen nicht mehr. Egal. Den Erwin. Tante Holger. Onkel Pepe. Und Bernd, das Brot am Bass. Und die werden gleich noch ergänzt, wenn der Flausi das komplette Hafenwasser verkauft hat. Von Klaus Großpitsch, Meister des Vierviertel. Nee, der verkauft noch. An dich. Klaus, hier sind potenzielle Kunden auf der Bühne. Klaus, dann fangen wir jetzt schon mal an und überbrücken das so lange. So, okay, fangen einfach mal an ohne den Klaus. Der kommt ja sowieso nicht. Ansgar, A-Moll. Thank you. er fing sie mit dem Spiegel an. Jeder Blick ein Kompliment. Jeder Blick ein Frühstückslein, du unbekannter Kontinent, unbekannter. Geschichte hören? Ja oder nein? Wir wollen ja die Geschichte vom Bär. Geschichte vom Bär. Es wird unheimlich still, wenn der Bär kommt. In Cuxhaven verschwindet das Meer. Jeder kennt ihn von irgendwoher. Alle fragen sich, wer ist der Bär? Riecht der Schurke den Bär? Riecht der Schurke den Bär? Riecht der Schurke den Bär? Alle fragen sich, wann denn der Bär kommt. In der Innenstadt ruht der Verkehr. Überall wird es schlagartig leer. Und in der Bar sitzt der Bär beim Likör. Riecht der Schurke den Bär? Jetzt kommt etwas Leiseres Akustisches.